Ein deutsches Märchen. Der Schmetterling. Es war einmal eine Raupe, die lebte auf einem Baum. Nur, er war kein sehr glückliches Wesen. Wie er seinen dicken, langsamen Körper hasste. Schau dir die Bienen an. Schau dir die Ameisen an. Oh, sieh mich an. Wie gern würde ich fliegen und herumlaufen wie sie. Aber wie auch immer, die Raupe konnte nicht fliegen. Er kroch einfach weiter und aß unersättlich von den Blättern. Die frechen Ameisen waren keine Hilfe. Hallo, dicke Raupe. Warum frisst du so viel? Mach mal eine Pause und lass noch was für die anderen übrig. Was soll ich tun? Ich bin die ganze Zeit so hungrig. Ist nur kleiner. Das gehört alles dazu, wenn man wachsen möchte. Wie viel muss er denn noch essen, Oma, damit er groß wird? Oh, noch eine Menge. Und er wird auf eine Weise wachsen, dass ihr ihn nicht mehr kennen werdet. Lass es dir einfach schmecken und lass dich von niemanden stören. Danke schön, Oma. Aber ich mag mich selbst nicht besonders. Aber sag nicht sowas, denn es beleidigt Mutter Natur. Sie hat all ihre Geschöpfe so schön gemacht, wie sie nur konnte. Wart es ab. Du hast noch so, so viel vor dir. Und du bist perfekt, so wie du bist. Vergiss das bitte nicht. Die Raupe krabbelte und fraß, bis der Sommer dem Herbst Platz machte und die Bäume ihre roten, orangefarbenen und gelben Blätter abwarfen, so dass die Welt purpurrot erschien. Als die Blätter fielen, flogen kleine Grillen und Bienen und Käfer mit den Blättern mit und ließen sich von ihnen zu Boden tragen. Auch die Raupe wollte mitmachen, aber er war einfach zu schwer und zu schwerfällig dafür. Er fiel einfach mit einem dumpfen Schlag hin. Wie gerne möchte ich auf diesen Blättern fliegen oder ihnen nachlaufen. Bald begann der Herbst dem Winter Platz zu machen, als die Tage kürzer und die Nächte kälter wurden. Eines Tages fühlte sich die Raupe schläfrig, so schläfrig wie nie zuvor. Er fand einen starken Ast, in dem er sich ausruhen konnte, und wickelte eine dicke Decke um sich. Dann fiel die Raupe mit einem großen Gähnen in einen tiefen, tiefen Schlaf. Der Winter kam herein und mit ihm kam der Bruder Frost. Ah, was haben wir denn da? Lass ihn in Ruhe, Bruder Frost. Klar, Oma. Dann kam König Winter und sah den kleinen Kerl an, der in seiner Decke eingeschlafen war. Hey, kleiner Kerl, schlaf! Schlaf, während Mutter Natur ihr magisches Werk an dir tut. Schlaf! Der Winter blieb 4 lange Monate im Land. Und als sich die Welt ausgeruht hatte, sprangen die Engel der Natur herbei, um jede schlafende Knospe und Blume zu erwecken. All die Geschöpfe, die in den kalten Monaten geschlafen hatten. Die warmen Strahlen der Sonne durchbrachen das Eis und erwärmten die Erde mit ihrem strahlenden Licht. Auch unsere Raupe wachte auf, da der Winter nun vorbei war. Ihm war jetzt viel zu warm in seiner Decke und wollte sich befreien. Die kleine Ameise hatte ihn angesehen. Oma, er hat so lange geschlafen. Wird er jemals aufwachen? Oh, ja, er wird. Warte, er bewegt sich. Er wacht auf. Psst, beobachte einfach, was geschieht. Also schaute die Ameise zu. Sie konnte sehen, wie sehr die Raupe versuchte, seine Decke zu zerreißen. Es schien ihm viel Mühe zu machen. Oma, er scheint zu kämpfen. Lass uns hingehen und ihm helfen. Oh nein, warte besser hier. Diese harte Arbeit tut ihm gut. Warte einfach ab und schau ihm zu. Aber tu, was ich sage. Du wirst gleich sehen, warum. Es dauerte ganz schön lange Zeit, aber am Ende zeigten sich Risse in der Decke und die Raupe kam heraus. Aber nein, was war da los? Wer ist das, Oma? Wo ist die dicke Raupe? Ist er das? Oh ja, ich bin die dicke Raupe, aber ich bin es auch nicht mehr. Bin ich es wirklich, Oma? Ja, du bist es mit deinen schönen Flügeln. Juhu, jetzt kann ich mit den Blättern fliegen, wenn ich will, und mit allen Käfern und Bienen spielen, die ich mag. Juhu, du hattest recht, Oma. Mutter Natur hat mich verzaubert. Und Kleine, der Kampf, den du gesehen hast, als er aus der Decke kam, war nur das Training für seine Flügel, damit sie stark werden und fliegen können. Ich hätte nie gedacht, dass die langsame, dicke Raupe jemals fliegen könnte. Er ist so schön geworden. War er nicht auch als Raupe süß? Und jetzt ist er so hübsch als ein Schmetterling. Wir alle verändern uns ständig. Deshalb sollten wir niemals jemanden als langsam, hässlich oder etwas anderes schimpfen. Weil wir alle versuchen, uns immer weiter zu verbessern. Mutter Natur hat das Leben einfach so eingerichtet. Wir werden immer stärker und besser. Nicht nur im Aussehen, sondern in all den guten Dingen, die wir tun können.